Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Die Quantenmechanik hat viel mit einer Durchsage von Lottozahlen zu tun. Alle Angaben, wie immer, ohne Gewähr. In der Quantenmechanik sind Teilchen Wellen und Wellen sind Teilchen und Tellen sind Weilchen und nichts ist wirklich richtig fest. Man kann keinen Ort bestimmen, genau, man kann keine Geschwindigkeit genau bestimmen, nichts ist wirklich so, dass man sagen könnte, das ist es. Also eigentlich suggeriert die moderne Physik, dass die Welt letztlich in ihren innersten Teilen schwankt. Also gar nicht wirklich ist. Also ohne Gewähr. Trotzdem verdienen wir Geld mit der Quantenmechanik. Laser ist ein quantenmechanisches Produkt, Computer, Digitalelektronik. Wenn Sie in einem Krankenhaus in einen Kernspintomographen hineingeschoben werden, dann werden in Ihnen quantenmechanische Vorgänge induziert. Also die Quantenmechanik kann so falsch gar nicht sein. Aber es ist doch komisch. Ich meine, da ist doch nichts. Also die Quantenmechanik, die würde, wenn wir quantenmechanische Systeme wären, also Sie und ich und alles so rum, dann wären wir zeitlos. Also ewig. Übrigens auch geschmacklos, weil wir hätten keinen Geschmack. Wir wären in jeder Hinsicht völlig ununterscheidbar. Quantenmechanische Zustände oder quantenmechanische Teilchen sind gar nicht unterscheidbar. Elektronen sind Elektronen, egal wo sie herkommen, ob sie von einem schwarzen Loch kommen oder in einem Stern irgendwo drin sind. Die Sauerstoffmoleküle, die ich einatme, die Sie ja auch einatmen, ist überall dasselbe, ist völlig wurscht. Die verhalten sich so, wie die quantenmechanischen Gesetzmäßigkeiten das eben vorschreiben. Und trotzdem, ich meine, ich lehne mich jetzt hier auf diese Schulbank. Die ist doch da. Ja? Ich weiß, ich sehe die doch. Und Sie sehen mich. Ja? Ich bin doch hier offenbar. Der Schwamm, die Kreide, ja? Die Damen und Herren hinter der Kamera, alles ist da. Wie kommt es zu diesem Übergang von diesen quantenmechanischen Welleneigenschaften der Materie hin zu dem, was man in der Physik klassisch nennt, ja? Nämlich genau bestimmbar Ort und Geschwindigkeit? Wie kommt das zustande? Ich kann Ihnen eines sagen, dieser Übergang von der Quantenmechanik hin zu dieser klassischen Physik, den man auch beschreiben könnte mit dem Satz, wechselwirkst du mit mir, wechselwirke ich mit dir. Dieser Übergang ist dafür verantwortlich, dass wir altern. Das Thema der heutigen Sendung heißt, was ist Dekohärenz? Die Dekohärenz ist nämlich die Lösung dieses Problems und es ist eines der interessantesten Fragen der modernen Physik überhaupt, wie es eigentlich dazu kommt, dass Materie, obschon im tiefsten Innern quantenmechanisch, durch ganz bestimmte Prozesse klassische Eigenschaften bekommt. Also wir haben in der Vorbesprechung zu dieser Sendung, sagte jemand, Dekohärenz, ja, Deko ist klar, aber was ist Härenz? Den Kalauer konnte ich mir nicht entgehen lassen. Also Dekohärenz ist offenbar nicht Kohärenz. Kohärenz ist ein reiner quantenmechanischer Zustand. Ja, wenn ein Teilchen mit sich selber wechselwirkt, wenn seine Welleneigenschaften offensichtlich werden, zum Beispiel wenn ein Elektron durch einen ganz schmalen Doppelspalt fliegt, dann kann es passieren, dass das Elektron mit sich selber superponiert, also Überlagerungen von sich selbst auf einmal aufbaut. Auf diese Art und Weise entsteht ein merkwürdiges Interferenzmuster, ein Muster von hellen und dunklen Streifen hinter dem Doppelspalt. Ja, so als ob das Elektron praktisch durch beide Spalten durchgegangen ist und nicht nur durch einen. Ja. Quantenmechanische Eigenschaften sind eigentlich nur dann rein, ganz rein, wenn man ein System hat, was völlig von der Umwelt isoliert ist. Es muss kalt sein, sodass keine thermischen Eigenschaften des Systems irgendwie Störungen verursachen. Und am besten ist es so, das Teilchen soll möglichst allein sein. Allein, kalt und isoliert. Das ist die reine Quantenmechanik. Aber so ist die Welt nicht. Dekohärenz bezeichnet nun genau den Prozess, der damit einhergeht, dass die Welt da ist. Dass sie nämlich mit einem quantenmechanischen Teilchen wechselwirkt. Also, quantenmechanische Dekohärenz heißt der Übergang von der quantenmechanischen Welt, wo die Übergangswahrscheinlichkeiten, Aufenthaltswahrscheinlichkeiten in Form von Wellen dargestellt werden, durch die unvermeidliche Wechselwirkung mit der Umwelt in eine klassische System übersetzt wird. Ja? Also auf einmal durch die Wechselwirkung mit der Umwelt wird etwas. Dieses Stück Kreide hier ist nur deshalb da, weil es pausenlos und ständig mit dem Licht des Studios und den vielen Molekülen in der Luft und den Molekülen auf dem Tisch und so weiter wechselwirkt. Ansonsten könnte unter Umständen dieses Stück Kreide mit einem Zustand superponieren, den man nicht Kreide nennt. Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja schon mal eine Sendung gehabt, Schrödingers Katze. Schrödinger hatte ja damals auch diese Frage aufgebracht, ja, wie ist denn das mit einer Katze? Ja, die sitzt in einem Kasten drin und da ist also so ein radioaktives Element an der Seite angebracht und wenn das zerfällt, dann wird eine Giftampulle geöffnet. Ist die Katze jetzt lebendig in dem geschlossenen Kasten, ja oder nein oder wie oder was? Quantenmechanisch wäre es möglich gewesen, dass es einen Zwischenzustand gibt zwischen der toten Katze und der lebendigen Katze. Da würden wir natürlich als klassische Objekte sagen, das gibt's gar nicht. Entweder die Katze ist tot oder sie lebt. Aber dazwischen gibt's nichts. Wäre die Katze völlig isoliert vom Universum und würde sie vor allen Dingen nicht ja, ein viel atomares System sein, dann könnte es diesen Zustand zwischen Tod und Leben geben. Aber so ist die Katze ein System, was mit sich selbst dauernd wechselwirkt. Sie besteht ja aus vielen, vielen, vielen, vielen Atomen, die pausenlos mit sich und der Umwelt wechselwirken. Und deswegen sieht man diesen reinen Superpositionszustand dieser nicht mehr lebenden, aber noch nicht toten Katze eben nie. Denn die Katze ist eben immer entweder oder. Das heißt, Dekohärenz, dieser Wechselwirkungsprozess mit der Umwelt, ist von fundamentaler Bedeutung für die Eigenschaften von allem, was es im Universum gibt. Von allem, wirklich von absolut allem. Man könnte sich zum Beispiel Folgendes überlegen. Wie lange dauert es für ein einzelnes Teilchen, also jetzt nicht hier auf der Erde, das ist ja langweilig. Hier gibt es ja überall Teilchen, viel zu viele, in jedem Kubikzentimeter Luft, ne, sind 10 hoch 20 Atome drin. Das ist so viel. Nein, wir bewegen uns irgendwo am Rande eines Galaxienhaufens, weit, weit weg von allem, wo die mittlere Dichte des interstellaren Mediums so ein Teilchen für pro Kubikmeter ist, also gar nichts sonst. Wie lange bleibt ein Elektron, also ein einziges Elektron, eigentlich in einem reinen quantenmechanischen Zustand? Das dauert nicht lange. Das dauert quasi so viel. Das Teilchen wechselwirkt natürlich nicht mit anderen Teilchen, die sind ja nicht da. Aber es wechselwirkt mit Strahlung. Das ganze Universum ist ja durchsetzt von der Mikrowellenhintergrundstrahlung pro Kubikzentimeter. Universum gibt es ja 400 von diesen Photonen. Und das Elektron wird also quasi in dem Moment, wo es losgelassen wird, wird es sofort in 0,x mit einem Hintergrundphoton wechselwirken. Und schon ist der reine Zustand, den dieses Teilchen eben noch eingenommen hat, schon aus der Welt. Geht nicht mehr. Die Dekohärenz ist umso schneller, je schwerer das Teilchen ist. Je schwerer das System ist. Deswegen ist klar, alles, was sich hier um uns herum bewegt, das ist so schwer, das wird so schnell dekohärent, das hat überhaupt keine Chance, im Quantenzustand zu bleiben. Keine Möglichkeit. Die Dekohärenz ist auch umso schneller, je chaotischer das System ist. Wenn also zu viele Einflüsse auf ein System einwirken, dann ist jeder quantenmechanische Eigenschaft sofort verschwunden. Das ist weg. Geht gar nicht mehr. Ja? Man kann es sogar so weit treiben im Labor, wenn man ein System, ein quantenmechanisches System, jetzt aufgepasst, also ein Atom zum Beispiel, ganz genau beobachtet, also sozusagen so intensiv beobachtet, dass man praktisch nur hinguckt, also gar keine Zeit da ist, wo das Atom machen kann, was es will, dann kann man in einem Atom die Übergänge verhindern. Also wenn die Beobachtungszeit und damit die Dekohärenzzeit kleiner wird als die Zeit zum Beispiel für einen Übergang von einem Elektron von einem Energieniveau zum anderen, dann findet der Übergang gar nicht mehr statt. Das Elektron wird durch die Beobachtung so sehr gestört, dass es gar nicht mehr das tun kann, was es eigentlich tun sollte, nämlich von einem höheren Energieniveau zum Beispiel zum niedrigen Energieniveau zu gehen. Das ist doch irre. Ja? Also, das werden Sie jetzt, das habe ich ja ganz vergessen zu sagen, stimmt. Also man hatte vor, bevor man über die Dekohärenz, die Wechselwirkung von Teilchen untereinander und damit dem Verschwinden von quantenmechanischen Eigenschaften eine vernünftige, brauchbare, praktikable Lösung gefunden hat, da hatte man sich ja ganz andere Gedanken gemacht. Das stellen Sie sich gar nicht vor. Man hatte nämlich gedacht, bevor etwas passiert, da hat ja so ein quantenmechanisches System praktisch unendlich viele Möglichkeiten. Und es gab eine interessante Frage, die Wellenfunktion eines Teilchens, die ein Quadrat ja zum Beispiel angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Teilchen an einem Ort befindet, diese Wellenfunktion ist ja, bevor etwas passiert, kann die praktisch jeden beliebigen Wert annehmen. Also kann, das sind also unendlich viele Wellenfunktionen, die aber im Moment der Messung, also dann, wann es passiert ist, da sind die anderen Wellenfunktionen ja weg. Und es gab eine interessante, schon fast romantische Frage, was passiert eigentlich mit all den Wellenfunktionen, die in dem Moment durch die Messung zerstört worden sind? Da gab es zum Beispiel die Multiweltentheorie, ja? Dass also alle Möglichkeiten, die ein physikalischer Vorgang, bevor er passiert, hat, dass diese Möglichkeiten immer eine neue Welt aufmachen. In der einen Welt, nämlich in unseren, findet eben zum Beispiel der Durchgang eines Elektrons durch einen Spalt statt. Und in einer anderen Welt findet der Durchgang des Elektrons eben durch einen anderen Spalt statt und so weiter. Und jedes Mal würde also eine andere Möglichkeit der Wellenfunktion realisiert werden. Also jetzt nehmen Sie mir nicht übel, also hirnrissiger Quatsch, nicht? Da müsste man ja unendlich viele Paralleluniversen ständig aufmachen, nur weil ein Elektron durch einen Spalt fließt. Oder nur weil ein Photon auf ein Teilchen knallt. Jedes Mal würden unendlich viele Wellenfunktionen kaputt gemacht werden. Nee. Die Dekohärenz hat hier einen riesen Vorteil. Weil sie klar macht, dass die Welt letztlich tatsächlich miteinander extrem eng verknüpft ist. Ja? Die Dekohärenz macht nämlich etwas, was, naja, in gewisser Weise die Welt erst möglich macht. Die Tatsache, dass Teilchen mit ihrer Umwelt wechselwirken, und damit aus einem reinen quantenmechanischen Zustand in einen klassischen Zustand hineinwandern, ja, ist nämlich irreversibel. Das kann nicht mehr zurückgeführt werden. Denn durch die Wechselwirkung mit der Umwelt wird dieser reine Überlagerungszustand, dieser kohärente Quantenzustand, der wird praktisch übertragen auf eine Welt, die nicht quantenmechanisch ist. Und jetzt kommt's. Diese Übertragung von Informationen über diesen quantenmechanischen Zustand wird nicht mehr zurückkommen. Das heißt, in dem Moment, wo dieses System, zum Beispiel ein Elektron, mit irgendeinem Teil der Welt wechselgewirkt hat, ist es gealtert. Ist es vorbei. Es ist eine Eigenschaft aufgetreten, die nicht mehr zurückgeführt werden kann. Wäre die Welt dagegen kohärent, quantenmechanisch kohärent, dann würde es nichts geben, was man mit Zeit in irgendeiner Art und Weise in Verbindung bringen könnte. Denn jeder Vorgang wäre reversibel. Vorwärts und rückwärts gleich. Die Dekohärenz erklärt, warum in dieser Welt überhaupt irgendetwas passiert. Warum wir denken können, warum wir altern, gut, da muss man halt mit klarkommen. Warum es Entwicklungen gibt. Und das Ganze aber auf einer naturgesetzlichen Basis, die einwandfrei ist. Wir müssen nicht denken, dass man sich das sozusagen nur ausgedacht hat, sondern man kann die Dekohärenz im Einzelfall überprüfen. Man kann sie im Experiment nachweisen. Wirklich ein einzelnes Teilchen nehmen, es der Wechselwirkung mit dem Universum aussetzen und dann sieht man sofort, wie seine quantenmechanischen Eigenschaften verschwinden und es immer, je mehr und intensiver es mit der Welt wechselwirkt, umso klassischer und umso klarer werden die Konturen. Die Position ist klar, die Geschwindigkeit ist klar, die Formen werden klar, alles. Das heißt, wir haben mit der Dekohärenz einen Begriff aus der Quantenmechanik, mit dem wir eben nicht nur Geld verdienen können, sondern mit dem wir auch verstehen können, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, von wem dieser Satz ist, gibt es diesen wunderschönen Aphorismus, der sagt, man muss die Welt nicht verstehen. Man muss sich nur gut in ihr zurechtfinden.